mit deinem Blut und Sinn. Es fühlt sich gleich nochmal so gut, die Diele ist vom Blut ganz rot. Und Sarah, du bist tot. Und deine Knochen hab ich so prima Gestell gebaut, können lang schon den dazu aus deiner so herrlich zarten Haut. Dann hab ich noch ein paar Bücher gefunden und neu gebunden. Oh Sarah, es ist jetzt dunkel, ich will mal eben schlafen gehen. Bei meiner Lampe kann ich deine süßen kleinen Krummkopf als Briefbeschwerer Krippen sehen. Den habe ich ganz kahl gemacht, auf meiner Prall mit deinen Haaren gefüllt. Man hat's ja jetzt eine gute Nacht. Oh Sarah, du hast mich immer aufgeregt, dass wir Deutschen so dreckig waren. Jetzt waschen wir uns täglich, denn jetzt ist ja genug Seife da. Wie schade, dass man aus dir keinen Verzehr machen kann.